Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Heute geht es um die kosmische Hintergrundstrahlung, beziehungsweise was man aus ihr lernen kann. Es geht im Grunde genommen um den Anfang der Strukturbildung im Kosmos. Wie ist überhaupt irgendetwas geworden? Jetzt nicht das gesamte Universum, sondern wie haben sich gewisse Dinge im Universum geformt? Wie ist das losgegangen damals? Wann war das? Das ist jetzt fast auf den Tag genau 13,7 Milliarden Jahre her. Na, so genau kann man es natürlich nicht sagen. Ne? Aber es hat damals angefangen. Es gab einen Anfang, da sind wir alle ziemlich sicher, in der Astrophysik zumindest. Es gab einen Anfang und aus diesem Anfang heraus hat sich das gesamte Universum ja durch die Expansion des Raumes immer weiter und weiter entwickelt. Und zwar dadurch entwickelt, dass die Temperatur im Universum gefallen ist. Das Universum expandierte, die Temperatur fiel und das Maß für die Temperatur im Universum ist die Strahlung. Wir sind in einem Universum, in dem alle Teile, alles was ist und die Strahlung zunächst einmal am Beginn völlig im Gleichgewicht war. Alles war gleichmäßig warm und so hätte es am Anfang eigentlich auch zu keiner Strukturbildung kommen können, denn es war viel zu heiß. Erst nach paar hunderttausend Jahren, wir werden genau nachher sehen, nach wie vielen Paaren, nämlich nach zwei Paaren, also nach 400.000 Jahren, konnte es dazu kommen, dass Strukturen sich wirklich ausgebildet haben. Und wie man das macht, wie man also darauf kommt, dass man aus Strahlung ablesen kann, wann Strukturbildung im Universum eingesetzt hat. Das ist das Thema der heutigen Sendung. Um es ganz konkret zu sagen, es geht um den Sachs-Wulff-Effekt. Was ist der Sachs-Wulff-Effekt? Ja, Sie werden dann schon sehen, es hat was mit Arbeit zu tun. Nämlich der Arbeit, die die Photonen ausüben müssen, leisten müssen, wenn sie sich aus den Gravitationspotenzialen der ganz, ganz frühen Strukturen im Kosmos herausentwickeln. Aber machen wir es mal ganz langsam. Also Sachs-Wulff, die beiden haben einen Effekt erarbeitet, sozusagen, den man aus der Hintergrundstrahlung ablesen können sollte, so hieß es, und den man auch tatsächlich abgelesen hat. Aber fangen wir mal noch mal ganz von vorne an. Die Hintergrundstrahlung entsteht genau dann, wenn die Materie im Universum rekombiniert. Ja? Ist noch? Na gut, machen wir nochmal. Also, das Universum fängt heiß an. Zunächst einmal, es entstehen irgendwie, darauf wollen wir jetzt nicht eingehen, die Atomkerne, also Protonen, Neutronen. Und, also in dem Fall vor allen Dingen von Wasserstoff und Helium, zu weiterem ist es ja nicht gekommen, denn das Universum war danach zu kalt. Und die freien Elektronen, die zwischen den positiv geladenen Atomkernen hin und her springen. Und solange die Elektronen frei sind, haben die Photonen der Hintergrundstrahlung ständig Stoßpartner. Das heißt, wir können in diesen Bereich des Universums nicht hineinsehen. Wir sehen eine große Lichtwand, weil nämlich in den Zeiten, als es sehr, sehr viele freie Elektronen gab und sehr viel Strahlung, weil die Temperatur so hoch war, das ist wie ein großer Lichtnebel. Und dieser Nebel lichtete sich in dem Moment, wo die Wasserstoff- und Helium-Atomkerne die Elektronen einfingen und sie rekombinierten zu Atomen. Das war die Zeit, als es zum ersten Mal neutralen, elektrisch neutralen Wasserstoff und elektrisch neutrales Helium gab. Das passierte zu einer Zeit, als das Universum ungefähr 3500 Grad heiß war. Eigentlich, die Spezialisten unter Ihnen werden das sofort natürlich nachgerechnet haben, eigentlich ist die Ionisationsenergie von Wasserstoff zum Beispiel 150.000 Grad. Wieso hat denn der Wasserstoff nicht zu dieser Zeit schon die Elektronen eingefangen, als nämlich die Temperatur unter dieser 150.000 Grad ging? Nun, das liegt daran, weil es so viele Photonen im Kosmos gibt. Und deswegen ist die Ionisation verspätet erst bei 3500 Grad. Das ist die Temperatur des gesamten Kosmos, nur dass Sie es wissen. Also jetzt mal angenommen, kleines Intermezzo, jetzt mal angenommen, unser Planet Erde hätte in diesem Universum zu diesem Zeitpunkt bei 3500 Grad existiert, dann wäre die Temperatur der Erde auch 3500 Grad gewesen. Das ist die Temperatur des gesamten Kosmos, überall, wo sie hinkommen. So, 3500 Grad, gehen wir wieder zurück, das sind 400.000 Jahre nach dem Urknall. Und das Ganze hat ungefähr 40.000 Jahre lang gedauert, so lange hat es gebraucht, bis die ganzen Elektronen eingefangen waren. Und danach konnte sich die Strahlung, die Hintergrundstrahlung des Universums frei bewegen. Und gemeinsam mit der Expansion hat das Licht sozusagen ja, systematisch seine Energie verändert, ist nämlich rot verschobener geworden. Und heute messen wir eine Temperatur des Kosmos von 2,73 Grad in der Hintergrundstrahlung. Das ist die aktuelle Temperatur im Kosmos. So. Und auf dieser Strahlung, na, vielleicht soll ich so sagen, die Urknalltheorie hat vorhergesagt, dass diese Hintergrundstrahlung zu beobachten sein sollte. Und die Tatsache, dass wir sie beobachten, bedeutet zumindest, dass die Urknalltheorie nicht völlig falsch sein kann. Von Verifikation, wie Sie ja wissen, können wir in den Naturwissenschaften nicht sprechen. Wir können immer nur überprüfen, ob eine Theorie nicht falsch ist. In dem Fall ist die Urknalltheorie so stark etabliert, dass wir, glaube ich, davon ausgehen können, dass das alles seine Richtigkeit hat. Okay, also die Urknalltheorie hat vorhergesagt, dass es eine Hintergrundstrahlung gibt. Die muss homogen sein in allen Bereichen. Ja, also nicht perfekt homogen, das werden wir gleich sehen. Isotrop, das heißt, in welche Richtung ich auch immer gucke, es muss immer der gleiche, die muss immer gleich aussehen. Homogen, isotrop, rom, pom, pom, so, und dann ist alles gut. Gleichmäßige Strahlung war vorhergesagt und ein Spektrum, das dem thermodynamischen Gleichgewicht entspricht. Das hat man auch gefunden, 1964. Und in den Jahrzehnten danach hat man nach den Fluktuationen gesucht, nach den Schwankungen um diese 2,73 Grad. Und seit 1992 wissen wir, dass es diese Schwankungen auch tatsächlich gibt, allerdings auf einem Bereich, das ist winzig. Ich meine, das ist so winzig, ich wage mich kaum darüber, also das ist allerwinzigst. Während die Temperatur des Kosmos 2,73 Grad ist, sind die Fluktuationen, die in der Hintergrundstrahlung zu beobachten sind, von der Größenordnung von 100.000stel davon. Das heißt, wir sind im Bereich von Mikrokelvin. Das ist so gut wie nichts. Und aus diesen Hintergrundfluktuationen, jetzt kommt's, hat sich die gesamte Struktur des Universums entwickelt. So. Und diese Hintergrundfluktuationen sind nur nicht gleichmäßig, ja, dass die immer das Gleiche anzeigen, sondern teilweise, ja, sind das Gebiete, die sind etwas kühler. Und teilweise sind es Gebiete, die sind etwas heißer. Und dieser Temperaturunterschied hat nun damit zu tun, wie das Gravitationspotenzial ist. Denn das, was wir in den Fluktuationen sehen, sind Schwankungen in der Dichte und damit in der Temperatur. Ja, denn das, was wir da sehen, sind Schallwellen. Wir sehen also Druckschwankungen. Wir glauben, dass das Universum zu dieser Zeit ein ideales Gas war. Das heißt, wir sehen Temperatur- und Dichteschwankungen. Und diese Temperatur- und Dichteschwankungen lassen sich übersetzen in Gravitationspotenziale. Wir sehen also in den Schwankungen der Hintergrundstrahlung, sehen wir die Gravitationspotenziale, aus denen in der Zukunft, also in unserem Heute sozusagen, die Strukturen werden, die wir in unserem Universum heute beobachten können. Die sind quasi eingebrannt. Wenn man bei einer Temperatur von 2,73 Grad noch von Brennen sprechen kann, das ist ja doch sehr niedrig, denn 2,73 Grad Kelvin sind minus 271 Grad Celsius. Also wir sind nahe in der Nähe des absoluten Nullpunkts. Okay. Und jetzt gehen wir auf den Sachs-Wolfe-Effekt. Der Sachs-Wolfe-Effekt erklärt genau die Rot- und Blau-Verschiebungen der Photonen der Hintergrundstrahlung, weil die Photonen, wenn die aus einem Gravitationstopf raus müssen, dann müssen die ja Arbeit leisten. Und das, was sie da an Arbeit leisten, ja, müssen ja Energie damit praktisch verwenden. Die Energie eines Photons ist proportional zu seiner Frequenz. Das ist Max Planck, 1900. Ja. E ist gleich H mal Nü. H ist das Planck'sche Wirkungsquantum, Nü ist die Frequenz. Das heißt, diese Frequenz Nü wird jetzt von den Photonen, dadurch, dass sie Energie verlieren, weil sie Arbeit leisten mussten, wird diese Frequenz rot verschoben sein. Da sieht man also eine gewisse Abkühlung, wenn die Photonen rauskommen. Wenn ein Photon in ein solches Potenzial hineinfällt, dann gewinnt es ja Energie. Das heißt, die Frequenz wird blau verschoben sein. Ja, das heißt, das bedeutet, es ist, da ja die Temperatur und Energie ist dasselbe, Temperatur und Energie ist dasselbe wie Frequenz. Das heißt, ich kann anhand der Frequenzen dann auch die Temperatur rauf und runter regeln. Rotverschiebung bedeutet eine niedrige Temperatur, Blauverschiebung bedeutet eine hohe Temperatur. Tja, so haben wir es. So, und jetzt haben wir im Prinzip über den Sachs-Wulff-Effekt, also über diese Schwankungen, können wir die lokalen Gravitationspotenziale messen, denn wie viel Energie ein Photon verliert, hängt natürlich davon ab, wie tief das Potenzial ist. Also wenn Sie zum Beispiel jetzt mal denken, sagen wir mal, wir haben ein sehr kompaktes Objekt. Das heißt, eine Masse von der Sonnenmasse wäre auf 10 oder 20 Kilometer zusammengepresst. So hat unsere Sonne ja einen Radius von 700.000 Kilometer. Und wenn wir da Photonen wegschicken, die Entweichgeschwindigkeit von der Sonne sind ein paar hundert Kilometer pro Sekunde. Wenn wir also jetzt von einem solchen kompakten Objekt Licht, wenn da Licht entweichen soll, dann muss das Photon schon viel mehr Energie aufwenden. Das heißt, die Rotverschiebung ist größer. Das ist ein Effekt, der unmittelbar mit der Tiefe des Gravitationspotenzials zusammenhängt. Die Rotverschiebung des Lichtes misst die Tiefe des Gravitationspotenzials. Das ist irre, weil man kann also mit dem Sachs-Wolfe-Effekt die Stärke, ich sag's nochmal, weil das kann man sich gar nicht, die Stärke und Tiefe der Gravitationspotenziale messen, die zum Zeitpunkt der Rekombination, also 400.000 Jahre nach dem Urknall, in diesem Universum geherrscht haben müssen. Die waren also schon da. Oha, was können das für Gravitationspotenziale sein? Wo kommen die denn her? Ja, also jetzt muss man nochmal einen Schritt zurück machen. Im ganz frühen Kosmos konnte die leuchtende Materie, also das Material, aus dem Sie und ich bestehen, also Protonen, Neutronen, Elektronen und so weiter, konnte keine Gravitationspotenziale aufbauen, also es konnten sich zu keinen Klumpungen, es konnten keine Verdichtungen werden, weil die Strahlungsenergiedichte war so hoch, dass die Strahlung praktisch wie ein Sturm, ja, jede Art von Verdichtung normaler Materie ausgerieben hat, ausgeglichen hat. Also normale leuchtende Materie, das ist das Zeug, aus dem alle Galaxienhaufen, alle Galaxien, alle Sterne und so weiter bestehen, konnten zu diesem Zeitpunkt noch keine Gravitationspotenziale gebildet haben. Das muss was anderes sein. Das, was wir da sehen als Fluktuation in der Hintergrundstrahlung, und beim Sachs-Wulff-Effekt sind das gewaltige Fluktuationen, die sind riesengroß, das muss was völlig anderes sein. Aber was? Ja. Ich gebe Ihnen mal eine Pause. Was kann es sein, wenn es nicht baryonische Materie ist? Na? Na klar. Dunkle Materie. Nicht baryonische dunkle Materie. Die Fluktuationen, die wir da sehen in der Hintergrundstrahlung, sind die Fluktuationen von nicht baryonischer dunkler Materie, in das bereits ein bisschen baryonische Materie reingefallen ist. Das Material fällt da rein, schwingt und so weiter. Bei Sachs-Wulff sehen wir eben, wie das Material, was leuchtet, ja, aus diesen Gravitationspotenzialen herausleuchtet. Das heißt, das ist ein ganz wichtiges Ingredienz, also ein ganz wichtiges Handwerkszeug für uns, um aus der Hintergrundstrahlung ablesen zu können, wie waren die Zustände zu Beginn des Universums. In dem Fall also, wie waren die Zustände, als sich der Lichtnebel, als sich der Nebel langsam lichtete und die Strahlung sich frei bewegen konnte. Und in den letzten Jahren ist es sogar gelungen, mit Hilfe des Sachs-Wulff-Effektes die sogenannte dunkle Energie nachzuweisen. Wenn es nämlich stimmt, dass in diesem Universum eine Form von Energie wirksam ist, die für die Expansion des Universums zuständig ist, dann müsste man zum Beispiel bei einer bestimmten Entfernung von uns, dann wenn sich so die ersten Galaxien gebildet haben, die ersten Galaxienhaufen gebildet haben, müsste man sehen, da diese dunkle Energie ja für die Expansion verantwortlich ist, Achtung, wenn die Expansion stark ist, dann bedeutet es, das Gravitationspotenzial, ja, ist schwächer, weil ja die Expansion das Gravitationspotenzial sozusagen anhebt. Ja, da gibt es einen Druck, der arbeitet gegen die Gravitation. Und so ist es in den letzten Jahren gelungen, tatsächlich gelungen, ja, zu messen, dass ein Photon, das in ein Gravitationspotenzial eines Galaxienhaufens reinfällt, und dadurch wird es blau verschoben. Dann kommt das Photon aus dem Gravitationspotenzial wieder raus und dadurch wird es rot verschoben. Und wenn es da einen Unterschied gibt, ja, denn während das Photon in dieses Gravitationspotenzial reinfällt, vor allen Dingen, wenn es eine sehr große Struktur ist, ja, Galaxienhaufen, währenddessen breitet sich das Universum aus, die dunkle Energie macht das Gravitationspotenzial schwächer, das Photon kommt raus und verliert weniger Energie, als es gewonnen hat. Durch diesen winzigen Unterschied ist es gelungen, die dunkle Energie direkt nachzuweisen. Direkt. Dass man also tatsächlich sieht, das Universum breitet sich aus aufgrund einer Form von Energie, von der wir nicht wirklich wissen, was es ist. Es muss eine Form sein, die sehr merkwürdige Eigenschaften hat, nämlich die Eigenschaft der Antigravitation. Wir arbeiten dran und das wollte ich mal gesagt haben.